Abschnitt 7 aus David Copperfield, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel, Teil 2. Uriah las in einem großen Buche mit so sichtbarer Aufmerksamkeit, dass sein hagerer Zeigefinger Zeile für Zeile folgte und feuchte Spuren wie eine Schnecke auf der Seite zurückließ. So kam es mir wenigstens vor. »Sie arbeiten heute Abend spät, Uriah.« »Ja, Mr. Copperfield«, sagte Uriah. »Als ich mich auf den Stuhl gegenüber setzte, um besser mit ihm reden zu können, bemerkte ich, dass er gar nicht lächeln konnte, sondern kaum den Mund aufmachen und zwei tiefe und schmale Falten auf den beiden Backen machen konnte. »Ich arbeite nicht für die Expedition, Mr. Copperfield«, sagte Uriah. »Was denn?«, frug ich. »Ich vermehre meine juristischen Kenntnisse, Mr. Copperfield«, sagte Uriah. »Ich studiere Tidds Zivilprozess. Oh, was für ein Lehrer Mr. Tidd ist, Mr. Copperfield!« Ich konnte ihn von meinem Stuhl aus so gut beobachten, dass ich bemerkte, wie er nach diesem begeisterten Aufruf weiterlas und den Zeilen mit seinem Zeigefinger folgte, dass seine Nasenlöcher eine eigentümliche und unangenehme Manier hatten, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, dass sie zu zwinkern schienen anstatt seiner Augen, die wohl niemals zwinkerten. »Ich vermute, Sie sind ein ganz tüchtiger Jurist«, sagte ich, nachdem ich ihm eine Zeit lang zugesehen hatte. »Ich, Mr. Copperfield«, sagte Uriah, »ach nein, ich bin eine sehr geringe Person.« Wie ich sah, war die Eigentümlichkeit seiner Hände keine Einbildung von mir, denn er drückte häufig ihre Flächen aneinander, als wollte er sie trocknen und warm pressen und wischte sie oft verstohlen an seinem Taschentuch ab. »Ich weiß recht wohl, dass ich die geringste Person auf der Welt bin«, sagte er bescheiden. »Meine Mutter ist auch eine geringe Person. Wir wohnen sehr bescheiden, Mr. Copperfield, aber ich habe Ursache, dankbar zu sein. Mein des Vaters früheres Gewerbe war sehr gering. Er war Totengräber.« »Was ist er jetzt?«, frug ich. »Er nimmt jetzt teil am himmlischen Ruhm, Mr. Copperfield«, sagte Uriah Heep. »Aber wir haben alle Ursache, dankbar zu sein. Wie sehr muss ich dafür dankbar sein, dass ich bei Mr. Wickfield bin?« Ich frug Uriah, ob er schon lange bei Mr. Wickfield sei. »Es geht jetzt ins vierte Jahr, Mr. Copperfield«, sagte Uriah und machte das Buch zu, nachdem er mit großer Sorgfalt ein Zeichen hineingelegt hatte. »Seit einem Jahr nach meines Vaters Tode. Wie dankbar muss ich dafür sein, wie sehr muss ich dankbar sein, dass mir Mr. Wickfield einen Lehrbrief gibt, den ich sonst mit meinen und meiner Mutter geringen Mitteln nicht hätte bekommen können.« »Wenn Ihre Lehrzeit vorüber ist, sind Sie dann wohl ein ordentlicher Jurist?«, sagte ich. »Mit dem Segen der Vorsehung, Mr. Copperfield«, entgegnete Uriah. »Vielleicht werden Sie einmal Associer in Mr. Wickfields Geschäft«, sagte ich, um ihm etwas Angenehmes zu sagen, »und es heißt dann Wickfield und Heep oder Heep, sonst Wickfield.« »Ach nein, Mr. Copperfield«, entgegnete Uriah und schüttelte den Kopf, »dazu bin ich viel zu gering.« Er sah wahrhaftig dem geschnitzten Gesicht an dem Balkenkopf vor meinem Fenster sehr ähnlich, wie er in seiner Demut dastand und mich mit geöffnetem Munde und den Falten in den Backen von der Seite anschielte. »Mr. Wickfield ist ein vortrefflicher Mann, Mr. Copperfield«, sagte Uriah. »Wenn Sie ihn schon lange kennen, wissen Sie es jedenfalls viel besser, als ich es Ihnen sagen kann.« Ich erwiderte ihm, dass ich davon überzeugt sei, dass ich ihn aber noch nicht lange kenne, sondern dass er ein Freund meiner Tante sei. »Wirklich, Mr. Copperfield«, sagte Uriah, »Ihre Tante ist eine angenehme Dame, Mr. Copperfield.« Er hatte eine gewisse Art, sich zu winden, wenn er Begeisterung ausdrücken wollte, die sehr hässlich war und die meine Aufmerksamkeit von dem Kompliment, das er meiner Tante machte, auf die schlangenhafte Bewegung seiner Kehle und seines Körpers wendete. »Eine angenehme Dame, Mr. Copperfield. Sie hält viel auf Miss Agnes, Mr. Copperfield, glaube ich.« Ich sagte keck ja, obgleich ich nicht das Mindeste davon wusste. »Ich hoffe, Sie auch, Mr. Copperfield«, sagte Uriah. »Gewiss tun Sie es auch.« »Jeder Mann muss viel auf Sie halten«, entgegnete ich. »Oh, ich danke Ihnen für diese Bemerkung, Mr. Copperfield«, sagte Uriah Heep. »Sie ist so wahr, eine so niedrige Person ich bin, weiß ich doch, dass sie so wahr ist. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield.« Er wand sich in der Aufregung seiner Gefühle ganz von dem Stuhle herunter und machte nun Anstalten, nach Hause zu gehen. »Die Mutter wird auf mich warten«, sagte er nach einer Pause, nach einer charakterlos aussehenden Uhr blickend und unruhig werden. »Denn obgleich wir sehr niedrige Personen sind, Mr. Copperfield, so hängen wir doch sehr aneinander. Wenn Sie uns nachmittags einmal in unserer bescheidenen Wohnung besuchen und eine Tasse Tee bei uns trinken wollen, so würde meine Mutter ebenso stolz auf Ihren Besuch sein als ich. Ich sagte, ich würde gern kommen.« »Ich danke Ihnen, Mr. Copperfield«, erwiderte Uriah und legte das Buch auf ein Brett. »Ich vermute, Sie bleiben einige Zeit hier, Mr. Copperfield?« Ich sagte, ich würde hier wohnen, solange ich in die Schule ginge. »Oh, wirklich«, rief Uriah aus, »ich glaube, Sie würden mit der Zeit ins Geschäft treten, Mr. Copperfield.« Ich beteuerte, dass ich wie meine Tante keine Absichten der Art hätte, aber Uriah antwortete auf alle meine Versicherungen mit immer gleich freundlicher Stimme, »Oh ja, Mr. Copperfield, ich glaube, Sie werden es noch tun.« Als er endlich bereit war zu gehen, frug er mich, ob er jetzt das Licht auslöschen könnte, und da ich ja sagte, blies er es sofort aus. Nachdem er mir die Hand geschüttelt, seine Hand fühlte sich im Dunkeln an wie ein Fisch, machte er die Haustür ein ganz klein wenig auf, schlüpfte hinaus und machte sie sogleich wieder zu, so dass ich im Finstern aus dem Zimmer tappen musste, wobei ich über einen Stuhl stolperte. Fast die ganze Nacht träumte ich von ihm, unter anderem, dass er Mr. Peggottys Haus mit einer schwarzen Flagge mit der Inschrift »Tits Zivilprozess« an der Mastspitze flott gemacht und darin einen Piratenzug angetreten habe und mich und die kleine Emily aufs Meer hinausschleppe, um uns zu ertränken. Am nächsten Tage kam ich schon etwas weniger blöde in die Schule und mit jedem Tage wurde es besser, so dass ich nach 2 Wochen unter meinen neuen Schulkameraden ganz heimisch und glücklich war. In ihren Spielen war ich linkisch genug, in ihren Stücken weit genug zurück, aber ich hoffte, dass Übung dies bei dem einen und angestrengte Arbeit bei dem anderen bessern werde. Deshalb machte ich mich tüchtig ans Werk und erntete großes Lob. Und in sehr kurzer Zeit trat das Leben bei Murdstone und Granby so in die Ferne, dass ich gar nicht mehr recht an seine Wirklichkeit glaubte. Die Schule Dr. Strongs war ganz vortrefflich und so verschieden von Mr. Creakles Schule, als gut nur von schlecht verschieden sein kann. Es herrschte eine ernste und anständige Ordnung darin und ein gesundes System. Überall wendete man sich an das Ehrgefühl und die Ehrlichkeit der Knaben und legte die Absicht an den Tag, auf das Vorhandensein dieser Eigenschaften zu rechnen, bis die Schule sich dieses Vertrauens unwürdig machte, und das wirkte Wunder. Wir fühlten alle, dass wir ein Interesse an der Leitung der Schule und ihren Ruf und ihr Ansehen aufrechtzuerhalten hatten. Daher hingen wir bald in großer Liebe an ihr, von mir wenigstens kann ich sagen, und ich habe während meiner ganzen Schulzeit keinen einzigen Knaben gekannt, von dem ich das Gegenteil sagen könnte, und lernten gern, um ihr Ehre zu machen. Wir hatten nach den Lehrstunden schöne Spiele und Freiheit voll auf, und dennoch standen wir in gutem Ruf in der Stadt und machten selten durch unser Äußeres oder unser Benehmen Dr. Strong oder Dr. Strongs Schule Unehre. Einige von den älteren Schülern wohnten bei dem Doktor im Hause und von ihnen erfuhr ich aus zweiter Hand einige Einzelheiten aus des Doktors Lebensgeschichte. Zum Beispiel, dass er noch nicht ein Jahr an die hübsche junge Dame, die ich im Studierzimmer gesehen, verheiratet sei und dass er sie aus Liebe geheiratet, denn sie habe nicht Sixpence und eine Unzahl arme Verwandte, die imstande wären, den Doktor aus Haus und Hof zu drängen. Ferner, dass des Doktors nachdenkliches Wesen hauptsächlich eine Folge seiner Forschungen nach griechischen Wurzeln wäre, was ich in meiner Unschuld und Unwissenheit für eine botanische Manie von Seiten des Doktors hielt, vorzüglich, da er beim Spazierengehen immer auf den Boden sah, bis ich erfuhr, dass es Wurzeln von Wörtern seien und dass er mit der Abfassung eines neuen Wörterbuches umginge. Adams, der Erste in der Klasse, der Anlage zur Mathematik hatte, hatte berechnet, dass der Doktor, wenn er in seiner gegenwärtigen Schnelligkeit und nach seinem Plane an dem Wörterbuch fortarbeite, zu seiner Vollendung von des Doktors letztem oder 62. Geburtstage angerechnet 1649 Jahre brauchen werde. Aber der Doktor selbst war der Abgott der ganzen Schule. Und es hätte auch eine schlechte Schule sein müssen, wenn er es nicht gewesen wäre, denn er war ein Mann von der größten Herzensgüte und einer Einfalt des Gemüts, welche selbst die steinernen Herzen der Urnen auf der Mauer hätte rühren müssen. Wenn er auf den Teil des Hofes, der an der einen Seite des Hauses lag, auf- und abging, während die einzelnen Krähen und Dohlen ihm mit schlau seitwärts gelegten Köpfchen nachsahen, als ob sie wüssten, wie viel gescheiter sie in irdischen Dingen wären, so war der Vagabond, der ihm nahe genug kommen konnte, um nur einen Satz seiner Leidensgeschichte vernehmbar zu machen, für die nächsten zwei Tage ein geborgener Mann. Das war in der Schule so bekannt, dass die Unterlehrer und die Eltern Schüler Sorge trugen, die Bettler zu vertreiben, ehe sie sich dem Doktor bemerklich machen konnten, und das geschah oft noch in seiner unmittelbaren Nähe, während er in seine griechischen Wurzeln vertieft auf- und abschritt. Außerhalb der Schule und ohne Begleitung war er ein verlorener Mann. Er hätte die Gamaschen von den Beinen weg verschenkt. Es wurde sogar in der Schule eine Geschichte erzählt, dass er vor langer Zeit an einem kalten Wintertage einmal seine Gamaschen an eine Bettlerfrau verschenkt, die einiges Ärgernis in der Nachbarschaft damit erregte, dass sie hernach ein hübsches Kind in diese Gamaschen gewickelt von Haus zu Haus trug. Natürlich wurden die Gamaschen von jedermann erkannt, denn sie waren in dieser Gegend ebenso bekannt wie der Doktor. Die Sage erzählt noch, dass die einzige Person, die sie nicht erkannt habe, der Doktor selbst gewesen sei, der, als er sie später an der Tür eines Trödelladens, der nicht in besonders gutem Rufe stand und wo derart Sachen gegen Branntwein eingetauscht wurden, ausgehängt sah, sie mit beifälligen Blicken betrachtete, als bewundere er an ihnen eine merkwürdige Neuheit des Musters und halte sie für eine bessere Ausgabe seiner eigenen Gamaschen. Es war sehr angenehm, den Doktor mit seiner hübschen jungen Frau zu sehen. Er hatte eine väterliche, leutselige Weise, seine Liebe zu ihr an den Tag zu legen, die an und für sich schon den guten Menschen verriet. Ich sah sie oft auf der Sommerseite des Gartens miteinander spazieren gehen, und konnte sie im Studier- oder im Wohnzimmer näher beobachten. Sie schien mir sehr sorglich mit dem Doktor umzugehen und ihn sehr gern zu haben, obgleich sie nie sehr lebhaft für das Wörterbuch interessiert war, von dem der Doktor stets einige voluminöse Fragmente in der Tasche oder in seinem Hutfutter trug und dieselben ihr auf den Spaziergängen zu erklären schien. Ich sah Mrs. Strong sehr oft, teils weil sie gleich bei meinem ersten Dortsein Gefallen an mir gefunden hatte und immer freundlich gegen mich war, und teils weil sie Agnes sehr lieb hatte und uns häufig besuchte. Ihr Benehmen gegen Mr. Wickfield, den sie zu fürchten schien, hatte etwas Gezwungenes, das nie verschwand. Wenn sie abends zu uns kam, vermied sie stets, seine Begleitung anzunehmen und lief lieber mit mir fort. Und manchmal, wenn wir lustig über den Domhof sprangen, stießen wir ganz unerwartet auf Mr. Jack Morden, der stets überrascht war, uns zu sehen. Mrs. Strongs Mutter war eine Dame, die mir großes Vergnügen machte. Sie hieß Mrs. Markleham, aber die Schüler nannten sie den alten Soldaten wegen ihres Feldherrntalentes und der Geschicklichkeit, mit der sie große Kolonnen von Verwandten gegen den Doktor zu dirigieren wusste. Es war eine kleine Frau mit lebhaften Augen, die im Staate einen unvermeidbaren Hut verziert mit künstlichen Blumen, über welchen ein paar künstliche Schmetterlinge schwebten, trug. Unter uns herrschte der Aberglaube, der Hut sei aus Frankreich und könne nur ein Werk dieser kunstfertigen Nation sein. Aber als gewiss kann ich sagen, dass er abends immer erschien, wo sich Mrs. Markleham im vollen Putze zeigte, dass er ihr zu geselligen Zusammenkünften in einem Korb aus Bast folgte und dass die Schmetterlinge die Gabe hatten, beständig zu zittern. Ich beobachtete den alten Soldaten, ohne damit eine missachtende Bedeutung verbinden zu wollen, ziemlich genau an einem Abend, der mir durch einen anderen Vorfall, den ich erzählen werde, denkwürdig gemacht ist. Es war bei einer kleinen Gesellschaft beim Doktor, gegeben bei Gelegenheit der Abreise Jack Mordens nach Ostindien, denn Mr. Wickfield hatte endlich die Angelegenheit geordnet. Zufällig war auch gerade des Doktors Geburtstag. Wir hatten frei, hatten ihn am Morgen beschenkt, der Erste in der Schule hatte eine Rede an ihn gehalten und wir hatten ihm Vivat geschrien, bis wir heiser waren und er weinte. Und jetzt abends waren Mr. Wickfield, Agnes und ich bei ihm zum Tee eingeladen. Mr. Jack Morden war schon da. Mrs. Strong im weißen Kleide mit kirschroten Bändern saß am Pianoforte, als wir eintraten, und er hatte sich über sie gebeugt, um die Blätter umzuwenden. Das reine Rot und Weiß ihres Gesichts war nicht so blühend und lebhaft wie gewöhnlich, so schien es mir, als sie sich umdrehte, aber sie sah sehr hübsch aus, wunderbar hübsch. »Ich habe vergessen, Doktor«, sagte Mrs. Strongs Mama, als wir uns gesetzt hatten, »Ihnen die Komplimente des Tages abzustatten, obgleich Sie, wie Sie sich leicht denken können, von meiner Seite nicht bloße Komplimente sind.« »Erlauben Sie mir, Ihnen noch manche Wiederkehr des glücklichen Tages zu wünschen.« »Ich danke Ihnen, Madame«, erwiderte der Doktor. »Manche glückliche Wiederkehr«, sagte der alte Soldat, »nicht nur ihretwegen, sondern auch wegen Annie und Jack Morden und vieler anderen Leute. Es ist mir noch wie gestern, John, als du noch ein kleiner Knabe warst, einen Kopf kleiner als Mr. Copperfield, wie du mit Annie hinter den Stachelbeerbüschen Bräutigam und Braut spieltest.« »Liebe Mama«, sagte Mrs. Strong, »lass das doch sein.« »Annie sei keine Törin«, entgegnete ihre Mutter, »wenn du jetzt, wo du eine alte, verheiratete Frau bist, erröten willst, das Erzählen zu hören, wann willst du dann nicht mehr darüber erröten?« »Alt«, rief Jack Morden aus, »Annie, was sagst du dazu?« »Ja, John«, erwiderte der Soldat, »tatsächlich ist sie eine alte, verheiratete Frau, obgleich nicht den Jahren nach alt, denn wenn hätte ich je ein Frauenzimmer von 20 Jahren den Jahren nach alt genannt, ist doch deine Base die Gattin des Doktors und in dieser Eigenschaft eine alte, verheiratete Frau. Es ist gut für dich, John, dass deine Base die Frau des Doktors ist.« Du hast an ihm einen einflussreichen und gütigen Freund gefunden, der gewiss noch mehr für dich tun wird, wenn du dich dessen würdig machst. Ich besitze keinen falschen Stolz. Ich stehe nie an, offen zuzugeben, dass unsere Familie einzelne Glieder hat, die einen Freund brauchen. Du warst selbst eines davon, ehe deiner Base Einfluss dir den Freund verschaffte. In seiner Herzensgüte winkte abwehrend der Doktor mit der Hand, als wollte er nicht so viel Aufhebens davon gemacht wissen und Mr. Jack Morden mit einer weiteren Erwähnung dieser Sache verschonen. Aber Mrs. Markleham setzte sich jetzt auf einen Stuhl neben dem Doktor, legte ihren Fächer auf seinen Arm und sagte, »Nein, lieber Doktor, Sie müssen mich wirklich entschuldigen, wenn ich das vielleicht etwas zu oft erwähne, denn ich fühle es sehr tief. Ich nenne es geradezu meine Monomanie, so oft spreche ich davon. Sie sind ein wahrer Segen für uns. Ein Geschenk des Himmels, das wissen Sie.« »Dummes Zeug«, sagte der Doktor. »Nein, nein, ich bitte um Verzeihung«, gab der alte Soldat zur Antwort. »Da niemand zugegen ist, außer unserem lieben und vertrauten Freunde Mr. Wickfield, kann ich mich nicht so abfertigen lassen. Wenn Sie es sofort machen, werde ich die Privilegien einer Schwiegermutter beanspruchen und Sie ausschelten. Ich bin ganz ehrlich und geradezu. Was ich jetzt sagte, ist dasselbe, was ich sagte, als Sie zu meiner außerordentlichen Überraschung, Sie wissen, wie überrascht ich war, um Annie anhielten. Nicht, dass das einfache Anhalten etwas Wunderliches gewesen wäre, das zu sagen wäre lächerlich, sondern weil ich, da Sie schon Ihren seligen Vater und Sie selbst von einem Alter von 6 Monaten gekannt hatten, Sie nicht in diesem Lichte und überhaupt nicht für einen Ehestandskandidaten ansah. Bloß das, wissen Sie?« »Ja, ja«, erwiderte der Doktor gutlaunig, »machen Sie sich darüber keine Gedanken.« »Aber ich mache mir Gedanken darüber«, sagte der alte Soldat und legte den Fächer auf seine Lippen. »Ich erinnere an diese Sachen, damit man mir widerspricht, wenn ich Unrecht habe. Nun also, ich sprach mit Annie und sagte ihr, was geschehen sei. Ich sagte, liebes Kind, Dr. Strong ist da gewesen und hat dich wirklich zum Gegenstand eines anständigen Antrages und eines Anerbietens gemacht. Habe ich sie im Mindesten getäuscht? Nein. Ich sagte, Annie, sage mir die volle Wahrheit. Ist dein Herz frei? Mama, sagte sie weinend, ich bin so außerordentlich jung. Und das war wirklich wahr. Und ich weiß kaum, ob ich überhaupt ein Herz habe. Dann kannst du dich darauf verlassen, dass es frei ist, sagte ich. Jedenfalls, liebes Kind, ist Dr. Strong in einem sehr aufgeregten Gemütszustande und muss eine Antwort erhalten. In dieser Spannung kann er nicht bleiben. Mama, sagte Annie weinend, wäre er unglücklich ohne mich? Wenn das der Fall ist, so ehre und achte ich ihn so sehr, dass ich ihn nehmen will. So war die Sache abgemacht. Und dann, erst dann, sagte ich zu Annie, Annie, Dr. Strong wird nicht nur dein Gatte sein, sondern er wird auch die Stelle deines seligen Vaters vertreten. Er wird das Haupt unserer Familie, die Einsicht und die Stellung und ich möchte sagen, die Mittel unserer Familie in sich darstellen. Und wird mit einem Wort ein Segen für uns sein. Ich brauchte damals diese Worte und habe sie heute wieder gebraucht. Wenn ich ein Verdienst habe, so ist es die Konsequenz. Die Tochter hatte während dieser Rede ganz stumm und mit zu Boden gesenkten Augen dagesessen. Ihr Vetter stand neben ihr und schlug ebenfalls die Augen nieder. Sie sagte jetzt sehr leise und mit zitternder Stimme, »Mama, ich hoffe, du bist jetzt fertig.« »Nein, liebe Annie«, gab der Soldat zur Antwort, »ich bin noch nicht ganz fertig. Da du mich fragst, meine Liebe, so erwidere ich nein. Ich beschwere mich darüber, dass du ein klein wenig rücksichtslos gegen deine Familie bist, und da das Klagen bei dir nichts hilft, werde ich bei deinem Manne klagen.« »Nun, lieber Doktor, sehen Sie einmal Ihr närrisches Weibchen an.« Als der Doktor sein freundliches Gesicht mit seinem kindlichen und sanften Lächeln ihr zuwandte, da ließ sie den Kopf noch mehr sinken. Ich bemerkte, dass Mr. Wickfield sie sehr aufmerksam beobachtete. »Als ich dem bösen Kinde endlich sagte«, fuhr ihre Mutter fort und drohte ihr tändelnd mit dem Finger, »dass sie ihnen über eine Familienangelegenheit einen Wink geben könnte, ich bin sogar der Meinung zu geben verpflichtet war, sagte sie, die Sache erwähnen hieße eine Gunst verlangen, und das, da sie zu edelmütig wären und ihr Wunsch schon beim bloßen Erwähnen erfüllt wäre, sie es nicht tun wollte. »Liebe Annie«, sagte der Doktor, »das war Unrecht. Du hast mich einer Freude beraubt.« »Fast dieselben Worte, die ich brauchte«, rief ihre Mutter aus, »und wahrhaftig, ein andermal, wenn ich weiß, dass sie ihnen bloß aus diesem Grunde nicht sagen will, habe ich große Lust, lieber Doktor, es ihnen selbst zu sagen.« »Das soll mich sehr freuen«, sagte der Doktor. »Soll ich also?« »Gewiss.« »Nun, so will ich's tun«, sagte der alte Soldat. »Das ist abgemacht.« Und da sie jetzt wahrscheinlich ihren Zweck erreicht hatte, berührte sie des Doktors Hand, die sie erst geküsst hatte, mehrmals mit ihrem Fächer und ging siegbewusst auf ihren Platz zurück. Da jetzt neue Gäste kamen und darunter die zwei Lehrer und Adams, wurde die Unterhaltung allgemein und das Gespräch drehte sich natürlich um Mr. Jack Maldon und seine Reise und das Land, wo er hinging, und seine verschiedenen Pläne und Aussichten. Er wollte noch diesen Abend nach dem Essen mit der Post nach Gravesend reisen, wo das Schiff, in dem er überfahren wollte, auf der Reede lag und sollte eine ziemliche Anzahl Jahre abwesend bleiben, wenn er keinen Urlaub erhielt. Ich besinne mich noch, dass man allgemein darüber einig wurde, dass Ostindien ein sehr verleumdetes Land sei und außer einem oder ein paar Tigern und einiger Hitze in der warmen Zeit des Tages keine Mängel habe. Ich für meinen Teil betrachtete Mr. Jack Maldon als einen neuen Sindbad und stellte ihn mir als den Busenfreund aller Ratschas des Orients unter Baldachinen ungeheuer lange Pfeifen rauchend vor. Mrs. Strong sang sehr hübsch, wie ich wohl wusste, denn sie sang oft, wenn sie allein war. Aber ob sie nun vor Leuten nicht singen wollte oder diesen Abend nicht bei Stimme war, jedenfalls konnte sie heute gar nicht singen. Sie versuchte einmal ein Duett mit ihrem Vetter Warden, brachte es aber nicht über den Anfang hinaus, und als sie später allein singen wollte, fing sie zwar ganz herrlich an, aber plötzlich erstarb ihre Stimme und sie saß den Kopf trübe sinken lassend vor dem Pianoforte. Der gute Doktor sagte, ihre Nerven seien angegriffen und schlug, um sie aufzuheitern, ein allgemeines Kartenspiel vor, von dem er so viel verstand wie vom Posaunenblasen. Aber ich bemerkte, dass ihn der alte Soldat sofort als Partner unter ihre Obhut nahm und sich als ersten Schritt in der neuen Lehre von ihm alles Silbergeld, das er in der Tasche hatte, geben ließ. Wir waren sehr lustig während des Spiels, zum Teil infolge der Fehler des Doktors, deren er unzählige machte, trotz der Wachsamkeit der Schmetterlinge und zu ihrem großen Ärger. Mrs. Strong spielte nicht mit, weil sie sich nicht ganz wohl fühlte, und ihr Vetter Maldon entschuldigte sich auch, weil er zu packen hatte. Als er damit fertig war, kam er aber wieder und sie setzten sich nebeneinander aufs Sofa und sprachen miteinander. Von Zeit zu Zeit trat sie an den Spieltisch, sah dem Doktor in die Karten und sagte ihm, was er spielen sollte. Sie sah sehr blass aus, als sie sich über ihn beugte, und mir kam es vor, als ob ihr Finger zitterte, wenn sie auf die Karte wies. Aber der Doktor war ganz glücklich über ihre Aufmerksamkeit und beachtete es weiter nicht. Während des Essens waren wir schon nicht so heiter. Jeder schien zu fühlen, dass ein Abschied dieser Art eine sehr unangenehme Sache war, und desto unangenehmer wurde, je näher er kam. Mr. Jack Maldon versuchte sehr gesprächig zu sein, aber es ging nicht und er machte die Sache nur noch schlimmer. Sie wurde auch nicht durch den alten Soldaten verbessert, der beständig an Geschichten aus Mr. Jack Maldons Jugend erinnerte. Der Doktor, der sicherlich fühlte, dass er alle glücklich machte, war frohen Muts und vollkommen in dem Glauben, dass wir in der heitersten Stimmung wären. »Liebe Annie«, sagte er, indem er nach der Uhr sah und sein Glas füllte, Es ist Zeit für deinen Vetter Jack und wir dürfen ihn nicht länger aufhalten, denn die Zeit und die Flut, denn mit beiden hat er's hier zu tun, warten auf niemanden. Mr. Jack Morden, Sie haben eine lange Reise und ein fremdes Land vor sich, aber vielen Menschen ist es schon so gegangen und vielen wird es noch so gehen. Die Winde, denen Sie sich anvertrauen wollen, haben viele Tausende dem Glück entgegengetragen und viele Tausende glücklich zurückgebracht. »Es ist rührend«, sagte Mrs. Markleham, wie man es immer betrachtet. »Es ist rührend, einen hübschen jungen Mann, den man von Kindheit an gekannt hat, ans andere Ende der Welt gehen zu sehen, ohne eine bekannte Seele mitzunehmen oder zu wissen, was die Zukunft bringt. Ein junger Mann, der solche Opfer bringt«, setzte sie mit einem Blick auf den Doktor hinzu, »verdient Unterstützung und Befreundung. Die Zeit wird Ihnen schnell vergehen, Mr. Jack Morden«, fuhr der Doktor fort, »und uns auch. Einige von uns können vielleicht kaum erwarten, Sie bei Ihrer Rückkehr zu begrüßen. Das Beste, was wir tun können, ist es zu hoffen, und dies tue ich. Ich will Sie nicht mit guten Ratschlägen belästigen. Sie haben lange in Ihrer Base Annie ein gutes Muster vor Augen gehabt. Ahmen Sie Ihrer Tugend so sehr als möglich nach.« Mrs. Markleham kühlte sich mit dem Fächer und schüttelte den Kopf. »Leben Sie wohl, Mr. Jack«, sagte der Doktor und stand auf, welchem Beispiel wir alle folgten. »Eine glückliche Hinreise, ein erfolgreiches Wirken dort und eine glückliche Wiederkehr.« Wir alle tranken den Toast und alle schüttelten Mr. Jack Morden die Hand, worauf er hastig von den anwesenden Damen Abschied nahm und nach der Tür eilte, wo er, wie er in den Wagen stieg, von den Schülern, die sich zu diesem Zwecke vor dem Hause versammelt hatten, mit einem donnernden Hurra empfangen wurde. Ich eilte unter sie und stand dem Wagen sehr nahe, als er fortfuhr, und inmitten des Lärms und des Staubs kam es mir vor, als sähe ich Mr. Jack Morden mit einem sehr aufgeregten Gesicht und etwas Kirschrotem in der Hand vorüberrollen. Nach einem zweiten Hurra für den Doktor und einem anderen für seine Frau zerstreuten sich die Schüler, und ich ging in das Haus zurück, wo ich die Gäste über die Abreise Mr. Jack Morden sprechend um den Doktor stehen fand. Mitten in der Unterhaltung rief Mrs. Markleham, »Wo ist Annie?« Annie war nicht da, und als man sie rief, da antwortete keine Annie. Aber wie alle sich in einem Haufen zur Tür herausdrängten, um sie zu suchen, da lag sie bewusstlos in der Vorhalle. Anfangs war große Bestürzung, bis man fand, dass sie nur ohnmächtig war und dass die Ohnmacht den gewöhnlichen Mitteln wich. Der Doktor, der ihren Kopf auf seine Knie gelegt hatte, strich ihr die Locken aus dem Gesicht und sagte, »Die arme Annie, sie ist so treu und weichherzig. Der Abschied von ihrem alten Gespielen und Freund, ihrem Liebling unter ihren Vettern, ist schuld daran. Ach, sie tut mir sehr leid.« Als sie die Augen wieder aufschlug und sah, wo sie war und dass wir alle um sie herumstanden, da erhob sie sich mit einiger Beihilfe und ging, den Kopf auf des Doktors Schulter legend, ich weiß nicht, ob es geschah, um ihn zu verbergen, wieder in die Stube. Wir begaben uns in das Gesellschaftszimmer, um sie mit dem Doktor und ihrer Mutter allein zu lassen, aber sie sagte, es sei ihr jetzt viel besser und sie wolle lieber bei uns bleiben. So brachten sie sie denn herein, wie mir schien, sehr blass und angegriffen, und setzten sie auf ein Sofa. »Liebe Annie«, sagte ihre Mutter, die sich etwas an ihrem Kleide zu tun machte, »sieh her, du hast eine Schleife verloren. Will jemand so gut sein und nachsehen, ob er ein Band findet, ein kirschrotes Band?« Es war das eine, das sie an der Brust getragen hatte. Wir suchten alle danach, ich habe gewiss überall nachgesehen, aber finden konnte es niemand. »Erinnerst du dich, wo du es zuletzt hattest, Annie?« sagte ihre Mutter. Ich wunderte mich, dass ich denken konnte, sie habe blass oder anders als brennend rot ausgesehen, als sie sagte, sie habe es vor einer kleinen Weile noch gehabt, aber es sei nicht der Mühe wert, es zu suchen. Dennoch wurde es gesucht und wurde nicht gefunden. Sie bat, man möge sich nicht weiter bemühen, aber dennoch sah man sich zuweilen danach um, bis sie sich ganz erholt hatte und die Gäste fortgingen. Mr. Wickfield, Agnes und ich gingen sehr langsam nach Hause. Agnes und ich bewunderten den Mondschein und Mr. Wickfield sah kaum vom Boden auf. Als wir endlich unsere Haustür erreichten, entdeckte Agnes, dass sie ihre Tasche dort gelassen hatte. Erfreut, ihr einen Dienst leisten zu können, eilte ich zurück, um sie zu holen. Ich trat zuerst in das Speisezimmer, fand es jedoch finster und leer. Aber eine Tür, die in das Studierzimmer des Doktors führte, stand offen und ich bemerkte dort Licht. Deshalb ging ich dort hinein, um zu sagen, was ich hier suche und um Licht zu holen. Der Doktor saß in seinem Lehnstuhl am Kamin und seine junge Frau auf einem niedrigen Sessel zu seinen Füßen. Mit selbstgefälligem Lächeln las der Doktor aus einem Manuskript eine Auseinandersetzung aus dem endlosen Wörterbuch vor und sie sah zu ihm hinauf. Aber mit einem Gesicht, wie ich es noch nicht gesehen. Es war so schön in seiner Form, so totenbleich, so in sich selbst verloren, so voll von einem unbestimmten nachtwandlerischen Grauen vor, ich weiß selbst nicht was. Die Augen waren weit geöffnet und ihr braunes Haar fiel in zwei vollen Wellen auf ihre Schultern und auf ihr weißes Kleid, das der Mangel der verlorenen Schleife aus der Ordnung gebracht hatte. So deutlich ich mich ihres Blickes erinnere, kann ich doch nicht sagen, was er ausdrückte. Bußfertigkeit, Beschämung, Stolz, Liebe und Vertrauen, alles sehe ich darin und darunter das Grauen vor, ich weiß nicht was. Mein Eintreten weckte sie auf. Ich störte auch den Doktor, denn als ich zurückkehrte, um das Licht wieder auf seinen alten Fleck zu stellen, streichelte er ihr in seiner väterlichen Weise das Haar und sagte, er sei ein unbarmherziger Mensch, sich so von ihr zum Weiterlesen verleiten zu lassen, und er wünsche, dass sie zu Bett gehe. Aber sie bat ihn in hastiger, drängender Weise, ihr zu erlauben, zu bleiben und zu glauben, ich hörte sie einige abgebrochene Worte in diesem Sinne murmeln, dass sie diese Nacht sein ganzes Vertrauen besitze. Und als sie, nachdem sie mich angesehen, wie ich das Zimmer verließ, ihm wieder die Augen zuwandte, sah ich, wie sie ihre Hände auf seinen Knien faltete und ihn mit demselben, aber etwas ruhiger gewordenen Gesicht ansah, wie er wieder zu lesen anfing. Es machte einen großen Eindruck auf mich, und es kam mir noch lange nachher wieder in die Gedanken. Später werde ich erzählen, bei welcher Gelegenheit. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. Dezember 2024.